CD-Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 23. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD-Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de. Ernest Hemingway, 1899 bis 1961. 26.500 Worte und nicht eines davon ist zu viel. Als Ernest Hemingway im Jahr 1952 die Erzählung »Der alte Mann und das Meer« veröffentlicht, sind Kritiker und Leser begeistert von der Geschichte des alten kubanischen Fischers Santiago, der nach tagelangem Kampf einen riesigen Marlin fängt, ihn aber auf dem Rückweg ans Land an die Haie verliert. Das Buch macht den zu diesem Zeitpunkt fast vergessenen Ernest Hemingway noch einmal berühmt. Er erhält für sein Meisterwerk sowohl den Pulitzerpreis als auch den Nobelpreis für Literatur. Viele Kritiker, die ihn zuvor noch verspottet hatten, zollen ihm erneut Respekt und erkennen seine Leistung an. Hemingway hat es allen bewiesen. Er, das Raubein, das kein Blatt vor den Mund nimmt, ist einer der wichtigsten amerikanischen Schriftsteller. Ein Vorbild für Generationen junger Autoren und Journalisten. Als Ernest Hemingway am 21. Juli 1899 in Oak Park, einem Nobelvorort von Chicago, zur Welt kommt, ist ihm das Schreiben nicht in die Wiege gelegt. Sein Vater Clarence ist Arzt, seine Mutter Grace eine beliebte Opernsängerin. Ernest aber hat zum Leidwesen der Mutter keinerlei Neigung für die Musik. Viel lieber geht er mit seinem Vater zum Angeln oder auf die Jagd. Die Familie Hemingway besitzt ein Sommerhaus an einem abgeschiedenen See. Von dort aus brechen Vater und Sohn, wann immer es der Zeitplan des Vaters erlaubt, zu Streifzügen in die Natur auf. In dieser Zeit entwickelt der junge Ernest die Liebe zur Abgeschiedenheit, zur Jagd und zur unberührten Natur, die er später in seinen Werken so eindrucksvoll beschreiben wird. In der Schule ist der junge Hemingway bei seinen Mitschülern und bei seinen Lehrern außerordentlich beliebt. Er hat nicht nur sehr gute Noten, sondern ist auch ein herausragender Sportler. Und bald schreibt er auch für die beiden Schulzeitschriften. Damit ist der Grundstein für seine spätere literarische Karriere gelegt. Nachdem Ernest die Highschool beendet hat, verweigert er sich dem Wunsch seines Vaters, eine Universität zu besuchen, denn er glaubt, er würde dort in den Hörsälen nur seine Zeit verschwenden. Hemingway aber will etwas Aufregenderes tun, zum Beispiel für eine Zeitung arbeiten. Und so beginnt er im Jahr 1917 eine Ausbildung zum Reporter beim Kansas City Star. Das Motto dort lautet: Verwende kurze Sätze, beginne deine Geschichte mit kurzen Absätzen, benutze ein kraftvolles Englisch. Diese Leitsätze nimmt er sich für den Rest seines Lebens zu Herzen. Doch bereits nach wenigen Monaten verlässt Ernest Hemingway Kansas City, denn die Vereinigten Staaten sind in den Ersten Weltkrieg eingetreten. Entgegen dem Wunsch seines Vaters will sich auch der junge Reporter zum Armeedienst melden. Doch daraus wird nichts, denn seine schwachen Augen lassen ihn in der medizinischen Aufnahmeuntersuchung scheitern. Aber Ernest gibt nicht auf. Er schließt sich dem Roten Kreuz an und wird Fahrer eines Versorgungslasters. Mit seiner Einheit macht er sich auf den Weg nach Italien. Dort werden seine romantischen Vorstellungen vom Krieg als einer heldenhaften Expedition sehr schnell erschüttert. Schon wenige Tage nach seiner Ankunft explodiert eine Munitionsfabrik in der Nähe von Mailand. Hemingways Einheit kommt die grauenvolle Aufgabe zu, die fürchterlich verunstalteten Leichen zu bergen. Es handelt sich hierbei vor allem um Frauen, die in der Fabrik gearbeitet haben. Diese erste Begegnung mit dem Grauen des Krieges verstört Ernest zutiefst. Auch die Gespräche mit Frontsoldaten bringen sein verklärtes Kriegsbild ins Wanken. Von jetzt an sieht er das Schlachten des Ersten Weltkriegs mit bitterem Realismus. 8. Juli 1918. Der Erste Weltkrieg nähert sich seinem Ende. Doch an allen Fronten wird weiter verbissen gekämpft. Um jeden Meter und um jeden Felsen ringen die Kriegsgegner in den italienischen Alpen. Ernest Hemingway ist inzwischen Versorgungsfahrer. Er bringt Medizin und Verbandsmaterial an die Front. Auf dem Rückweg transportiert er Verletzte ins Lazarett. Bei einer dieser Fahrten wird sein Laster von einer Mörsergranate getroffen. Danach nehmen österreichische Soldaten den Konvoi unter Feuer. Hemingway wird von Granatsplittern und mindestens einer Kugel getroffen, rettet aber dennoch einem italienischen Kameraden das Leben, als er ihn mit letzter Kraft in die Deckung schleift. Dafür erhält er von der italienischen Regierung eine Tapferkeitsmedaille. Während er sich in einem Mailänder Krankenhaus erholt, macht ihn die Langeweile zum Trinker. Eine Sucht, die ihn bis ans Ende seines Lebens begleiten und die er später als Männlichkeitsritual zelebrieren wird. Ein intelligenter Mensch ist manchmal gezwungen, sich zu betrinken, um die Gesellschaft von Narren zu ertragen. Es gibt einfach kein Problem, das man nicht mit einem doppelten Scotch lösen könnte, sagt Hemingway selbst über sein Laster. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kehrt Hemingway zunächst in seinen Geburtsort Oak Park zurück, um sich von den Schrecken des Krieges zu erholen. Doch schon bald geht er nach Kanada, wo er in Toronto für eine Zeitung, den Toronto Star Weekly, arbeitet. Seine Tätigkeit als Journalist führt Hemingway auch nach Chicago, wo er 1920 seine künftige Frau Hadley Anderson kennen und lieben lernt. Bereits ein Jahr später, im Herbst 1921, heiratet der gut aussehende und charmante Ernest die 7 Jahre ältere Hadley. Dies ist die erste von 4 Ehen. Schnell wird es dem Paar in Toronto langweilig und die beiden ziehen nach Paris, wo Hemingway als Korrespondent für verschiedene amerikanische Zeitungen arbeitet. In der französischen Metropole lernen die Hemingways eine Gruppe Amerikaner kennen, junge Autoren, die sich regelmäßig treffen und Ernest bald motivieren, sich ebenfalls als Schriftsteller zu versuchen. Eine erste Sammlung von Kurzgeschichten erscheint zunächst in Europa, dann in Amerika und wird von der Kritik und von den Kollegen wohlwollend aufgenommen. Vor allem wird der minimalistische, journalistische Stil des neuen Autors gelobt. Ein Kritiker schreibt: Man glaubt, einen sehr guten Reporter zu lesen. Der Text hat kein Gramm Fett, nur Muskeln. Das Paris der 20er Jahre ist ein wildes Pflaster. In Hemingways Freundeskreis häufen sich die Affären, die Autoren feiern eine scheinbar endlose Party. Und Hemingway verbringt, wenn er nicht gerade schreibt, ganze Nächte damit, sich systematisch zu betrinken. In der Dingo Bar lernt er seinen Kollegen F. Scott Fitzgerald kennen, der gerade den Roman Der große Gatsby veröffentlicht hat. Die beiden werden dicke Freunde. Doch schon bald kühlt sich die Beziehung ab, denn sowohl Hemingway als auch Fitzgerald sind extrem ehrgeizig. Jeder neidet dem anderen sein Talent und den Erfolg. Außerdem fühlt sich Hemingway einsam, obwohl er ständig von Kollegen und Bewunderern umgeben ist. Selbst wenn ich von Menschen umgeben war, so war ich doch allein, schreibt Hemingway. Niemand hat es verdient, alleine zu sein. Aber oft ist es unvermeidlich. Auch in Hemingways Familie geht es in diesen Jahren drunter und drüber. 1927 lässt er sich von Hadley scheiden und heiratet kurz darauf Pauline Pfeiffer. Eine gläubige Katholikin aus den Südstaaten, die den wilden jungen Autor dazu bringt, sich ebenfalls taufen zu lassen und weniger zu trinken. Doch kurz darauf begeht Hemingways Vater wegen einer Krankheit und finanzieller Probleme Selbstmord. Danach tötet sich auch noch einer seiner besten Freunde. Hemingway ist völlig erschüttert und fällt in ein tiefes emotionales Loch. Mit dem Tod seines Vaters ist das wilde Nachtleben in Paris für Hemingway zunächst einmal zu Ende. Er folgt dem Rat seines Freundes John Dos Passos, wie Hemingway und Fitzgerald, ein bekannter Literat der amerikanischen Moderne, und kauft sich ein Haus in Key West, dem südlichsten Zipfel der USA. Key West ist eine kleine, südlich von Florida gelegene Insel mit einer langen Geschichte, die von Piraten und dem Streben nach Unabhängigkeit geprägt ist. Genau der richtige Ort für Ernest Hemingway. Dort verbringt er seine Tage auf einem Fischerboot, seine Abende in der Bar Sloppy Joe's, die deswegen später zu einem Touristenmagneten werden wird. Von Key West aus reist Hemingway auch mehrmals nach Spanien. Ernest Hemingway liebt den Stierkampf. Gleich in mehreren Werken beschreibt er mit inbrünstiger Verehrung die Rituale dieses Kampfes, die für ihn fast schon etwas Religiöses haben. 1932 erscheint sein Buch »Tod am Nachmittag«, das wohl bedeutendste literarische Denkmal, das dem Stierkampf je zuteil wurde. Als in Spanien der Bürgerkrieg zwischen Faschisten und Republikanern ausbricht, berichtet Hemingway als Reporter über diesen Konflikt. Er ist ein hundertprozentiger Anhänger der Republikaner und wirft vielen seiner Kollegen zu große Neutralität vor, worüber jahrelange Freundschaften zerbrechen, auch die mit John Dos Passos, dem Mann, der ihn einst nach Key West gebracht hat. In dieser Zeit erscheinen einige seiner wichtigsten Bücher, darunter »Schnee am Kilimandscharo«, ein Buch, in dem er die Erlebnisse einer Safari nach Kenia zu einem Roman verarbeitet. Es wird ein Bestseller, der ihn endgültig finanziell unabhängig macht. Der spanische Bürgerkrieg ist so etwas wie ein Vorgeschmack auf den Zweiten Weltkrieg. Auf der einen Seite steht die demokratische Regierung, die sogenannten Republikaner. Sie werden von jungen Freiwilligen aus aller Welt unterstützt. Auf der anderen Seite steht der faschistische General Franco, der von Nazi-Deutschland militärische Hilfe erhält. Vor allem die deutsche Luftwaffe ist für Franco ein wirkungsvolles Instrument. Die deutschen Piloten der sogenannten Legion Condor können in Spanien ihre neuen Maschinen erproben und neue Taktiken einstudieren. Dabei werden ganze Städte in Schutt und Asche gebombt, darunter auch das Dorf Guernica. Der Maler Picasso hält die Schrecken dieses ersten modernen Luftkriegs in einem seiner bekanntesten Bilder fest. Auch Ernest Hemingway verarbeitet seine Erfahrungen aus dem spanischen Bürgerkrieg. 1939 beginnt er mit der Arbeit an »Wem die Stunde schlägt«. Die Erzählung über einen Amerikaner, der auf der Seite der Republikaner in einer Guerilla-Einheit gegen Francos Truppen kämpft, wird ein überwältigender Erfolg. Der spanische Bürgerkrieg ist zwar beendet, doch Europa ist vom Frieden noch weit entfernt. Denn mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Polen hat der Zweite Weltkrieg begonnen. Als die USA Ende 1941 in den Zweiten Weltkrieg eintreten, sieht Ernest Hemingway die Chance, seine Piratenfantasien zu verwirklichen. Er verwandelt sein Fischerboot Pilar in ein kleines Kriegsschiff und erhält von der Regierung den Auftrag, vor den Küsten Floridas und Kubas deutsche U-Boote zu jagen. Hemingways dritte Frau, Martha Gellhorn, findet diese Ausflüge lächerlich. Sie schreibt, es war nur eine Ausrede für ihn und seine Freunde, auf Staatskosten fischen und trinken zu fahren. Doch Hemingways Marinekarriere ist nur von kurzer Dauer. Denn das FBI verdächtigt Hemingway, ein verkappter Kommunist zu sein. So beendet der weltberühmte Schriftsteller die U-Boot-Jagd und verwandelt sich wieder einmal in einen Reporter. Er folgt den amerikanischen Truppen nach Europa und nimmt im Juni 1944 an der Landung in der Normandie teil, die er von einem Kriegsschiff aus beobachtet. In Frankreich schließt er sich einer Partisanengruppe an, die nach Hemingways eigener Einschätzung bei der Befreiung der Hauptstadt Paris eine wichtige Rolle spielt. Kritiker dagegen werfen ihm vor, das Einzige, was er in Paris befreit habe, sei die Bar des Hotel Ritz. Nach dem Krieg trennt er sich wieder einmal von seiner Frau und heiratet ein viertes Mal. Diesmal ist es die Kriegsberichterstatterin Mary Welch, eine Frau, die so hart gesotten ist, dass sie die Trinkerei und die cholerischen Ausbrüche Hemingways erträgt. Für Ernest Hemingway beginnen mit dem Kriegsende harte Jahre. Er schreibt kaum noch, und wenn er etwas veröffentlicht, dann wird es von den Kritikern verrissen. Sie schreiben, der Visionär mit den klaren Worten sei zu einer sentimentalen und geschmack- und stillosen Karikatur seiner selbst geworden. Der Autor reagiert trotzig. Der Mensch darf nicht aufgeben. Man kann vernichtet werden, aber man darf nicht aufgeben. Ich habe große Bewunderung und Zärtlichkeit für die Erde und die Natur und keine Spur davon für meine Generation, schreibt er. Inzwischen lebt Hemingway auf Kuba. Von dort aus unternimmt er tagelange Fahrten hinaus aufs offene Meer. Beim Fischen erholt er sich und hängt seinen Gedanken nach. In Kuba entsteht auch das Buch, das ihn für immer unsterblich macht. Es ist die Geschichte eines einsamen alten Mannes, den niemand mehr versteht, als er nach Wochen auf hoher See auch dann nicht aufgibt, als er keinen einzigen Fisch fängt. Alle Freunde und Kollegen kehren nach und nach kopfschüttelnd in den Hafen zurück. Doch der alte Mann gibt nicht auf, bis er am Ende völlig allein auf dem Meer ist. Erst dann hat er plötzlich einen Marlin, einen riesigen Speerfisch am Haken. Tagelang dauert der Kampf zwischen Mann und Fisch, bis der Marlin besiegt ist. Doch dann kommen die Haie. Angelockt vom Geruch des Blutes fressen sie das Fleisch des toten Fisches. Als der Fischer nach Hause kommt, zieht sein Boot nur noch das Skelett des Marlins hinter sich her. 1952 ist Hemingway mit dem Erscheinen von »Der alte Mann und das Meer« auf dem Höhepunkt seines literarischen Schaffens angekommen. Innerhalb von 2 Tagen verkauft sich das Buch 5 Millionen Mal. Mit einem Schlag ist Ernest Hemingway wieder in aller Munde. Er hat es allen noch einmal gezeigt, seinen Kritikern, seinen Lesern und auch sich selbst. Er hat noch einmal die Depressionen überwunden, die ihn seit Jahren quälen. 1954 erhält er für »Der alte Mann und das Meer« den Nobelpreis für Literatur. Die weltweit wichtigste Auszeichnung für einen Schriftsteller. Doch es ist nur ein letztes Aufbäumen. Schon bald wenden sich die Dinge wieder zum Schlechteren. Eine Safari-Reise nach Afrika wird zum Desaster. Hemingway überlebt 2 Flugzeugabstürze, doch er wird schwer verletzt. Unter anderem erleidet er schwere Verbrennungen, eine heftige Gehirnerschütterung und einen Leberriss. Kaum hat er sich wieder erholt, gerät er in der Savanne in ein Buschfeuer. Diesmal sind die Verbrennungen noch schwerer. Die Schmerzen sind so unerträglich, dass Hemingway nicht ins schwedische Stockholm reisen kann, um den Literaturnobelpreis entgegenzunehmen. Und es kommt noch schlimmer. In Kuba hat ein Guerillaführer namens Fidel Castro einen Bürgerkrieg gegen die Regierung begonnen. Als die Kämpfe immer heftiger werden, muss Hemingway sein geliebtes Landgut auf der Karibikinsel verlassen. Der Autor, dem so viel an seiner Kraft und an seiner Männlichkeit liegt, verwandelt sich immer mehr in ein Wrack. Er schreibt kaum noch, seine Zeit verbringt er in einem Nebel aus Depressionen und Alkohol. Inzwischen lebt er in der tiefsten amerikanischen Provinz, einem Ort namens Ketchum in Idaho, weit weg von seinem geliebten Meer. Seine Ärzte behandeln ihn mit Medikamenten und Elektroschocks, die dazu führen, dass er sein Erinnerungsvermögen zeitweise verliert. Außerdem nimmt er dramatisch ab. Aus dem einst so imposanten und muskulösen Hemingway wird ein klappriger alter Mann, der eine paranoide Angst vor seiner Umgebung entwickelt. Im Frühjahr 1961 ist Ernest Hemingway völlig verzweifelt. Er hat zwar finanziell ausgesorgt, doch er glaubt, dass er sein Talent verloren hat. Er unternimmt einen ersten Selbstmordversuch. Danach setzen seine Ärzte die Behandlung umso entschlossener fort. Kurz darauf, 3 Wochen vor seinem 62. Geburtstag, setzt Ernest Hemingway seinem Leben schließlich mit einer Schrotflinte ein Ende. Der Meister der amerikanischen Avantgarde ist tot. In der unvergessenen Erzählung »Tod am Nachmittag« stellt er die Frage, »Dann muss es gefährlich sein, ein Mann zu sein?« und antwortet, »Das ist es tatsächlich, Madame. Nur wenige überleben es.« Nach seinem Tod entdecken seine Angehörigen eine Vielzahl von Manuskripten. So kommt es, dass zahlreiche Werke Hemingways erst nach seinem Tod erscheinen. Viele davon werden von den Kritikern zu seinen besten Büchern gezählt. Der Einfluss Ernest Hemingways auf ganze Generationen von amerikanischen Autoren ist enorm. Sein harter, reportagehafter, lakonischer Schreibstil setzt Maßstäbe für Krimis, Kurzgeschichten und Romane. Hemingway ist unumstritten einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Bücher wie »Wem die Stunde schlägt« und »Der alte Mann und das Meer« zählen mittlerweile zu den Klassikern der Weltliteratur. Alfred Hitchcock, 1899 bis 1980. Wer kennt sie nicht? Die Duschszene aus Alfred Hitchcocks Meisterstück Psycho. Die filmisch unzählige Male zitierte Messerattacke gehört zu den bekanntesten und meist analysierten Szenen der Filmgeschichte. Und die schwarz-weiße Low-Budget-Produktion Psycho ist der Inbegriff des Hitchcock-Films schlechthin. Doch wer war eigentlich Alfred Hitchcock, dieser geniale Schöpfer von über 50 Spielfilmen, darunter Kultfilme wie Psycho, Die Vögel, Vertigo und Marnie, dessen Bekanntheit nicht nur die all seiner Kollegen, sondern auch die seiner Darsteller, so berühmt sie auch sein mochten, übertraf? In scharfem Kontrast zum prominenten Status Hitchcocks steht sein Bild als Privatmann. Hinter den Legenden, die sich um den monomanischen Filmemacher ranken, ist das Leben des streng katholisch erzogenen Kaufmannssohnes aus England nur schwer auszumachen. Denn höchst selten gewährte Hitchcock einen Blick in seine Privatsphäre. Es existieren so gut wie keine Aufzeichnungen privater Natur. »Ich hinterlasse keine Spuren meiner Gegenwart«, soll er einmal gesagt haben. In seinen Filmen hinterließ er aber sehr wohl Spuren, denn Hitchcock signierte seine Werke stets mit Kurzauftritten, die so beliebt waren, dass sie an den Filmanfang verlegt werden mussten, da das Publikum so sehr auf das Erscheinen des beliebten Regisseurs wartete, dass es kaum mehr auf die Handlung achtete. Geboren wird Alfred Joseph Hitchcock am 13. August 1899 in Leytonstone bei London. Er ist das dritte Kind des Gemüsehändlers William Hitchcock und seiner Frau Emma. Da sich die elterliche Wohnung im selben Gebäude wie der Laden des Vaters befindet, wächst der kleine Alfred, den seine Eltern und Geschwister Fred rufen, in einer Atmosphäre auf, die von harter, vom frühen Morgen bis in den späten Abend dauernder Arbeit geprägt ist. Fred durchlebt die Kindheit eines Einzelkindes, verhätschelt von der Mutter und ohne engen Kontakt zu seinen beiden Geschwistern, die etliche Jahre älter sind als er. Auch in seinem späteren Leben spielen weder sein Bruder William noch seine Schwester Ellen Kathleen eine nennenswerte Rolle. Der kleine Alfred ist ein introvertierter, einzelgängerischer Junge mit einer bemerkenswerten Scheu vor allem Körperlichen und einem ausgeprägten Hang zum Genuss von Essen. Seine ohnehin vorhandene Neigung zur Dickleibigkeit wird dadurch noch verstärkt. So isst und trinkt er in Krisenzeiten ungebremst und wiegt zeitweise über 150 Kilo. Auch in Hitchcocks Filmen spielen Nahrungsmittel eine Rolle. Nicht selten verlangt es den emotional angespannten Mörder nach der Tat nach etwas Essbarem. So hat zum Beispiel der Frauenmörder in Francie nach dem Mord nichts Eiligeres zu tun, als hastig einen Apfel zu verschlingen. Emma Hitchcock legt großen Wert auf die katholische Erziehung ihres Sohnes und so besucht Alfred ab 1910 ein Jesuitencollege in Stamford Hill. In dieser Schule haben viktorianische Moralvorschriften noch höchste Gültigkeit. Alfred leidet sehr in diesen Jahren. »Die Jesuiten erschreckten mich immer zu Tode«, so Hitchcock später in einem Interview, »und nun revanchiere ich mich, indem ich anderen Leuten einen Schrecken einjage.« Dennoch sind seine schulischen Leistungen beachtlich. Seine außerschulischen Interessen stehen jedoch in deutlichem Kontrast zu der von Sitte und Moral geprägten Atmosphäre des Colleges. Der junge Hitchcock ist fasziniert von makaberem, kriminellem und absonderlichem Verhalten. Oft sieht man ihn im Schwurgericht von Old Bailey und im Polizeimuseum von Scotland Yard. Hitchcocks Leidenschaft gilt aber nicht nur der Kriminalistik, sondern auch einer in den besseren Kreisen der britischen Gesellschaft verpönten Form der Unterhaltung. Er liebt das Kino. Im Jahre 1913 beendet Hitchcock seine Ausbildung am Jesuitencollege und verlässt die Schule, ohne sich darüber im Klaren zu sein, was er nun mit sich und seinem Leben anfangen will. Auf keinen Fall aber will er das Geschäft des Vaters übernehmen. So belegt Alfred ein Jahr lang ganz verschiedene Abendkurse an der Londoner Universität. Grundlagen der Navigation, Mechanik und Elektrotechnik, aber auch Schmieden, Fräsen, Drechseln und Zeichnen stehen auf seinem selbst zusammengestellten Lehrplan. Doch die Phase des Experimentierens wird jäh beendet, als im Dezember 1914 Hitchcocks Vater stirbt, denn mit einem Mal sieht sich die Familie des Ernährers beraubt. Emma Hitchcock kann es sich nun nicht mehr leisten, das Leben des jüngsten Sprösslings zu finanzieren. Alfred muss fortan selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen. Da seit Ausbruch des Ersten Weltkrieges viele Arbeitsplätze frei geworden sind, ist es für den jungen Mann nicht schwierig, eine Anstellung zu finden. Im Frühjahr 1915 tritt er bei der Henley Telegraph and Cable Company eine Stelle als technischer Angestellter an. Seine Aufgabe besteht darin, Stärke und Kapazität verschiedener Elektrokabel zu berechnen. Eine Tätigkeit, die ihn alles andere als begeistert. Daher besucht Alfred weiterhin nach Feierabend Kurse in Malen und Zeichnen. Und er hat Glück. Einer seiner Vorgesetzten erfährt von Hitchcocks künstlerischem Talent und versetzt ihn in die Werbeabteilung. Fortan illustriert Alfred Werbeanzeigen und zeichnet in seiner Freizeit Karikaturen von Kollegen für die Betriebszeitschrift The Henley. Seine Begeisterung für das Kino hat sich der mittlerweile 16-Jährige bewahrt. Nun beginnt er sich auch fachlich mit diesem Medium auseinanderzusetzen. Regelmäßig informiert sich Alfred in Fachmagazinen über die neuesten Entwicklungen in der Filmbranche. Das Jahr 1919 bringt schließlich die entscheidende Wende in Hitchcocks Leben. Aus einer Fachzeitschrift erfährt er, dass der Hollywood-Konzern Famous Players Lasky, später Paramount Pictures, in London ein Studio eröffnen wird. Als erstes soll der Roman The Sorrow of Satan verfilmt werden. Hitchcock besorgt sich das Buch, zeichnet und textet die bei Stummfilmen üblichen Zwischentitel und bewirbt sich mit dieser Arbeit. Letztlich wird der Film zwar nicht produziert, doch Alfred erhält einige Aufträge zum Entwerfen von Zwischentiteln. Zunächst erledigt er dies in seiner Freizeit. Doch schon nach einigen Monaten wird ihm bei Famous Players Lasky eine Stelle angeboten. Alfred Hitchcock hat den Einstieg in die Filmbranche geschafft. Er ist nun gerade einmal 20 Jahre alt. So konventionell und sensationslos wie Hitchcocks Privatleben verläuft, er selbst bezeichnet sich als unattraktiven Mann und war bis Mitte 20 noch nie mit einem Mädchen aus. So außergewöhnlich ist sein Werdegang als Regisseur. Denn genau genommen machte er nicht einmal Karriere, sondern viermal. Zuerst im Stummfilm, dann im britischen Tonfilm, als nächstes als Vertragsregisseur in Hollywood und ab 1948 schließlich im Farbfilm. 2 Jahre lang lernt Hitchcock bei Famous Players Lasky von der Pike auf das Handwerk der Filmproduktion. Er greift mit großem Geschick überall dort mit an, wo Not am Mann ist. Als 1922 ein Regisseur gefeuert wird, bittet man den talentierten Alfred, den Film fertig zu drehen. Das Resultat ist beachtlich und der Produzent Michael Balkan ernennt den jungen Hitchcock kurzerhand zu seinem Assistenten und Co-Regisseur. Bald schon wird er als Regisseur auch eigene Produktionen leiten. »1924 schickt Balkan seinen Assistenten in die Berliner Ufa-Studios, damit er Erfahrungen mit dem deutschen expressionistischen Film sammelt. Aber nicht nur beruflich liefert der Deutschlandbesuch Hitchcock wichtige Impulse, sondern auch privat bewirkt die Auslandsreise entscheidende Veränderungen. Denn in Berlin trifft Alfred die Cutterin Alma Reville wieder, die er bereits 1921 bei Dreharbeiten kennengelernt hatte, und verliebt sich Hals über Kopf in die junge Frau. Auf der Rückreise, beide befinden sich auf dem Nachtschiff von Kiel nach London, macht Hitchcock der völlig verblüfften Alma einen Heiratsantrag. Später berichtet er, der raue Seegang habe Alma so sehr zugesetzt, dass ihr nichts anderes übrig geblieben sei, als seinen Antrag anzunehmen. Am 2. Dezember 1926 geben sich beide in der Brompton Church in Knightsbridge das Jawort. Nach der Trauung bezieht das frisch vermählte Paar eine neue Wohnung in der Cromwell Road 153 und begibt sich über Paris nach St. Moritz in die Flitterwochen. Alfred Hitchcock hat sich mittlerweile als gefeierter Jungregisseur einen Namen gemacht und ist in der Lage, mit sicheren finanziellen Verhältnissen im Rücken in sein neues Leben als Ehemann zu starten. Mit einem Gehalt von etwa 13.000 Pfund pro Jahr ist er 1927 der bestbezahlte Regisseur Englands. Im folgenden Jahr kündigen sich erneut Veränderungen im Leben der Hitchcocks an. Am 7. Juli 1928 wird Tochter Patricia geboren, die später als Schauspielerin in zwei Filmen des berühmten Vaters mitspielen wird. Patricia bleibt das einzige Kind von Alma und Alfred Hitchcock. Ende der 20er Jahre befindet sich die internationale Filmindustrie im Umbruch. Erstmals war es technisch überzeugend und kommerziell vielversprechend gelungen, die bewegten Bilder auf der Leinwand mit einem künstlich reproduzierten Ton zu versehen. Die Ära des Stummfilms ist nun unweigerlich zu Ende. Der Tonfilm ist das Medium der Zukunft. Wie viele seiner Kollegen steht Hitchcock den neuen Möglichkeiten zunächst skeptisch gegenüber. Er fürchtet, die spezifisch filmischen Ausdrucksmittel würden an Qualität verlieren und die Filme könnten zu Fotografien redender Leute verkommen. Seiner Skepsis zum Trotz liefert Alfred Hitchcock 1929 mit seinem ersten Tonfilm Blackmail, zu Deutsch Erpressung, den Beweis dafür, welche ungeahnten Chancen das neue Medium bietet. Denn es ist gerade der dramaturgisch geschickte Einsatz des Tons, der bewirkt, dass Blackmail von Kritikern und Zuschauern als Meisterwerk gefeiert wird. Die Bühnenadaptionen, mit denen sich Hitchcock ab 1930 beschäftigen muss, vermögen ihn keinesfalls zu begeistern. Es fehlt ihm der Freiraum, um sich als Regisseur zu entfalten. Hitchcock ist frustriert. Zum Jahresende 1931 unternimmt er mit Frau und Tochter eine Weltreise, tankt kreative Kraft und entwickelt neue Ideen. Doch wieder in England muss er sich erneut mit lästigen Bühnenadaptionen herumschlagen, bis er einen Produzenten für sein Projekt, den Film Rich and Strange, endlich sind wir reich, begeistern kann. Doch der Streifen fällt durch. Hitchcock hat beruflich einen Tiefpunkt erreicht. Schließlich entlässt ihn die Filmgesellschaft British International Pictures. Zum ersten Mal in seiner Karriere sieht sich Alfred Hitchcock düsteren Zukunftsaussichten gegenüber. Denn die Suche nach einem neuen Arbeitgeber gestaltet sich schwierig und auch die angebotenen Stoffe interessieren ihn nicht. Schließlich begegnet er bei Dreharbeiten wieder dem Produzenten Michael Balkan. Ab 1934 arbeiten beide erneut zusammen und es entstehen einige erfolgreiche Filme, darunter zum Beispiel The Man Who Knows Too Much, der Mann, der zu viel wusste, in denen Hitchcock erstmals seine ästhetischen Vorstellungen und seinen eigenen Stil realisieren kann. Diese Filme zeichnen sich durch eine eigentümliche Mischung aus Spannung und Schock auf der einen und Ironie und Komik auf der anderen Seite aus. Ästhetisch gesehen beruht der Erfolg der Jahre 1934 bis 1939 auf einer konsequent ausgeformten filmischen Sprache, die weggeht von der literarischen Vorlage und dem Bild eine eigenständige Bedeutung zugesteht. Die Kamera bestimmt, was gezeigt wird und wie es gezeigt wird. Hitchcocks Konzept des autonomen Films zielt auf die Emotionalisierung seines Publikums ab. Daher greift er häufig zum Mittel des Suspense, das er wie kein anderer beherrscht. Nun, warum bezahlen Leute Geld dafür, sich erschrecken zu lassen? Ich weiß es nicht. Es ist ein merkwürdiges Phänomen. Das Publikum ist wirklich merkwürdig. Es liebt es, seine Zehen ins kalte Wasser der Angst zu tauchen, sagt er. Das Charakteristische des Suspense, dieser Begriff kann nur unzulänglich mit dem deutschen Wort Spannung übersetzt werden, besteht darin, die Zuschauer mehr wissen zu lassen als die Akteure auf der Leinwand. So wird aus dem Krimi der Thriller. Eine bevorzugte Methode Hitchcocks, Suspense zu erzeugen und die Handlung voranzutreiben, ist der sogenannte MacGuffin, also etwas, was die Person im Film zwar beschäftigt, das Publikum aber nicht sonderlich interessiert. Entscheidend ist hingegen die aus dieser dramatischen Konstellation gewonnene Spannung. Mit dem Thriller hat Hitchcock das Medium gefunden, das am besten zu seiner Strategie des filmischen Erzählens passt und in dem er sich als Meister erweisen wird. Mittlerweile ist auch die amerikanische Filmindustrie auf den britischen Meisterregisseur aufmerksam geworden. Häufig erhält Hitchcock nun Angebote aus Hollywood. Da er in England seine künstlerischen Grenzen erreicht hat, weiß er, dass dies die Chance ist, auf die er so lange gewartet hat. Im Juli 1938 unterzeichnet er bei dem amerikanischen Produzenten David O. Selznick einen Vertrag und wandert schließlich 1939 mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten aus. Viel später, Mitte der 50er Jahre dann, wird er auch die amerikanische Staatsangehörigkeit annehmen. Sein erster Film mit Selznick, Rebecca, wird mit dem Oscar in der Kategorie Bester Film des Jahres ausgezeichnet. Eine Auszeichnung, die jedoch an den Produzenten und nicht an den Regisseur geht. Die Zusammenarbeit mit Selznick entpuppt sich als schwierig, denn der Produzentenmogul ist ein Kontrollfreak. Hitchcock fühlt sich von ihm gegängelt und in seiner künstlerischen Freiheit eingeschränkt. Es kommt schnell zu heftigen Auseinandersetzungen, sodass die beiden insgesamt nur 3 Filme gemeinsam produzieren werden. Gemäß der gängigen Praxis leiht Selznick seinen Regisseur daraufhin für hohe Summen an andere Filmkonzerne aus. 1946 hat Hitchcock endgültig genug von den Gängeleien durch Selznick. Zusammen mit Sidney Bernstein gründet er seine eigene Produktionsfirma Transatlantic Pictures. Doch die Filme, die nun entstehen, bringen nicht den gewünschten Erfolg. Darunter 1948 auch Hitchcocks erster Farbfilm Rope, zu Deutsch Cocktail für eine Leiche. So müssen sich Hitchcock und Bernstein bereits 1949 wieder trennen. Und Hitchcock arbeitet fortan mit Warner Brothers zusammen. Nun entstehen Filme mit Stars wie Marlene Dietrich und Grace Kelly, die Hitchcock wieder Erfolge bescheren. Anfang der 50er Jahre steckt das Kino in der Krise, denn das Fernsehen hält Einzug in den Wohnzimmern. Doch auch an diesem Medienwandel partizipiert Hitchcock erfolgreich. 1955 startet er die TV-Serie Alfred Hitchcock Presents. Die Show ist der ideale Werbeträger für ihn und seine Filme. Hinzu kommen lukrative Lizenzverträge für ein Krimi-Magazin, Alfred Hitchcocks Mystery Magazine, und für eine Reihe von Kinderkrimis, The Three Investigations, die 3 Fragezeichen. Hitchcock erweckte zwar gerne den Eindruck, er verstünde nichts von Geldangelegenheiten und sei ganz der monomanische Regisseur, doch in Wirklichkeit ist er ein Meister der Selbstinszenierung und ein geschickter Vermarkter seines Namens. So gründete er bereits 1930 die Firma Hitchcock Baker Productions, deren einzige Aufgabe es ist, in der Öffentlichkeit die Popularität des Regisseurs Hitchcock herauszustellen. 1958 kommt Vertigo aus dem Reich der Toten, für viele Kritiker Hitchcocks bester Film, in die Kinos. Vertigo bildet den Anfang einer sehr erfolgreichen Schaffensphase, in der bis 1969 Meisterwerke wie Psycho, Die Vögel, Marnie und Topaz entstehen. Ab Mitte der 60er Jahre häufen sich dann auch Ehrungen und Preise. Allerdings der Oscar für die beste Regie bleibt Hitchcock jedoch zeitlebens verwehrt. So ehrenhaft all diese Auszeichnungen auch sein mochten, implizierten sie doch, das Lebenswerk dieses großen Regisseurs sei abgeschlossen und die Ära Hitchcock bereits zu Ende. Doch das sollte sich als Irrtum erweisen, denn der mittlerweile greise Regisseur feiert 1972 mit Francie sein großes Comeback. Der Film brilliert mit schockierenden Szenen, fasziniert durch eine spannende Handlung und zeigt kameratechnische Bravourstücke. Francie ist Hitchcocks letzter großer Erfolg. Denn ihn plagen schwere gesundheitliche Probleme. Immer häufiger klagt er über Schwindelanfälle und Schmerzen in der Brust. 1979 wird der Verfall seiner körperlichen und geistigen Kräfte immer deutlicher. Und Hitchcock muss sich schließlich ganz aus der Filmarbeit zurückziehen. Zu Weihnachten desselben Jahres ernennt ihn die Queen zum Knight Commander of the British Empire. Fortan darf sich Hitchcock Sir Alfred Hitchcock nennen. Im Frühjahr 1980 diagnostizieren die Ärzte bei Hitchcock drastische Funktionsstörungen der Leber und der Nieren. Wenige Tage später, am Morgen des 29. April, stirbt Alfred Hitchcock in seinem Haus in Los Angeles. Kein anderer Regisseur des 20. Jahrhunderts genoss weltweit so viel Popularität wie Alfred Hitchcock. Sein Name steht noch heute für ein von ihm geschaffenes, unverwechselbares Filmgenre, das höchste ästhetische Ansprüche scheinbar mühelos mit den Konventionen der Unterhaltungsindustrie in Einklang zu bringen vermag. Nicht umsonst hat ihm sein Publikum den Titel Master of Suspense verliehen. Walt Disney, 1901 bis 1966. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Walt Disney strahlt über das ganze Gesicht. Sein Schnurrbart wippt im Takt seines Lachens. Wieder einmal hat er sich einen Traum erfüllt. Disneyland öffnet seine Pforten. Zehntausende sind an diesem 17. Juli 1955 ins kalifornische Anaheim gekommen, um seinen letzten Streich zu erleben. Der 53-Jährige ist schon damals eine Legende. Eine ganze Generation ist mit Mickey Mouse und Co. groß geworden, hat bei Zeichentrickmärchen wie Schneewittchen oder Bambi Tränen vergossen. Unterhaltung für die ganze Familie, das ist es, worauf sich Disney versteht. In seinen Filmen genauso wie in dem Vergnügungspark, der seinen Namen trägt. Disneyland, das soll auch ein Fleckchen heile Welt sein. Walt Disney hat seiner Fantasie bei der Planung des Parks freien Lauf gelassen und spektakuläre Fahrgeschäfte entwickeln lassen. Das von Neuschwanstein inspirierte Dornröschenschloss ist das weithin sichtbare Wahrzeichen dieser Märchenwelt. Bevor die Besucher jedoch zu all den Attraktionen gelangen, spazieren sie erst einmal die Main Street USA entlang. Malerische Holzhäuschen scheinen die geschäftige Hauptstraße eines idyllischen Städtchens im amerikanischen Mittelwesten zu säumen. Doch ist die Main Street in Disneyland nicht idealisiertes Abbild eines Amerikas, das schon damals mehr Erinnerung denn Wirklichkeit ist? Nein, sie ist die Wiederauferstehung des Ortes, an dem Walt Disney die glücklichsten Jahre seiner Kindheit verbracht hat. Marceline im Bundesstaat Missouri. Chicago, wo Walter Elias Disney am 5. Dezember 1901 zur Welt kommt, ist mit seinen riesigen Schlachthöfen und zahllosen Fabriken eine raue, eine derbe Stadt. Walt, wie er bald genannt wird, ist das vierte von fünf Kindern der Eheleute Elias und Flora Disney. Diese hält es nach ein paar Jahren, als zwei Nachbarsjungen einen Mord begehen und lebenslänglich ins Gefängnis müssen, nicht mehr in der Stadt. Sie fürchten um ihre ältesten Söhne Herbert und Raymond, die kaum jünger als die jugendlichen Mörder sind. Und so kauft Elias, der sich in Chicago als Zimmermann verdingt hatte, eine 10 Hektar große Farm nahe Marceline, eine kleine Stadt, in der schon sein Bruder und andere Verwandte leben. Für den 4 Jahre alten Walt ist Marceline das Paradies schlechthin. Das weiße Farmhaus steht inmitten des satten Grüns von Trauerweiden, Zedern und majestätischen Ahornbäumen. Der Duft von Beeren, Apfel- und Pflaumenbäumen liegt in der Luft. Da Walt und seine jüngere Schwester Ruth noch zu klein sind, um auf der Farm mitzuhelfen, können sie den ganzen Tag herumtollen. Sie lieben es, mit den zahlreichen Tieren auf der Farm zu spielen oder im nahegelegenen Teich zu baden. Obwohl die Familie hier nur 5 Jahre verbringt, lässt Walt Disney zeitlebens die Erinnerung an Marceline nicht mehr los. An einen Ort, an dem die Familienwerte hochgehalten wurden, an eine Gemeinschaft, in der jeder dem anderen selbstlos zur Seite stand. Mag es für den kleinen Walt das Paradies sein, die beiden ältesten Brüder empfinden die Plackerei auf der Farm als die Hölle. Ihr Vater dankt ihnen die harte Arbeit mit keinem Cent, und selbst wenn sie bei den Nachbarn aushelfen, knöpft er ihnen den Lohn gleich wieder ab. Nach 2 Jahren suchen Herbert und Raymond das Weite. Als 1910 auch noch der Vater schwer an Typhus erkrankt, kann die Familie die Farm nicht länger bewirtschaften. Die Disneys verkaufen das Anwesen und ziehen nach Kansas City. Dort beginnt auch für Walt der Ernst des Lebens. Vater Disney hat in Kansas City einen Zustellbezirk der Lokalzeitung übernommen. Auch Walt und sein älterer Bruder Roy müssen mit anpacken. Für die Teenager heißt es fortan um 3:30 Uhr früh aufstehen. Jeden Tag, bei jedem Wetter. Oft genug hat Walt Tränen in den Augen, wenn er bei Eis und Schnee die schwere Tasche umhängt und seine Zeitungen austrägt. Nachher in der Schule kämpft er dann meist dagegen an, dass ihm die Augen zufallen. Die Disziplin und die harte Arbeit, die Vater Disney seinen Kindern abverlangt, prägen Walt, der später mit seiner Arbeitswut andere oft genug zur Verzweiflung bringen wird. In jenen Jahren entdeckt er auch seine künstlerische Ader. Er besucht Kurse an der Kunstschule, um das Zeichnen von Karikaturen und Cartoons zu erlernen. Sein Traum ist es, nach der Highschool einmal als Comiczeichner bei einer Zeitung zu arbeiten. Nach einem kurzen Intermezzo im Sanitätskorps der amerikanischen Armee tritt der 18-Jährige schließlich in Kansas City seinen ersten Job an, als Zeichner und Kolorist für eine Werbeagentur. Dort lernt er den jungen Künstler Up Iwerks kennen und findet in ihm nicht nur einen guten Freund, sondern auch einen kongenialen Partner. Zusammen experimentieren sie mit der Zeichentricktechnik und produzieren erste animierte Werbefilmchen für die örtlichen Kinos. Der Zeichentrickfilm steckt Anfang der 20er Jahre noch in den Kinderschuhen. Unbeholfen und stumm wackeln schwarz-weiße Figuren für ein paar kurze Minuten über die Leinwand. Wahrlich noch keine große Kunst. Doch dem Publikum ist das egal. Es findet Gefallen an den lustigen Trickfilmen, die schon bald von Kinos im ganzen Land vor der Hauptvorstellung gezeigt werden. Disney ist voller Hoffnung, mit den Filmtheatern in Kansas City ins Geschäft zu kommen. Jeden Abend setzt er sich zu Hause noch einmal ans Zeichenpult, um eigenhändig lustige Trickfilme, Laugh-O-Grams genannt, zu kreieren. Gerade 20 Jahre alt wagt er den Sprung in die Selbstständigkeit und landet ganz schnell im kalten Wasser. Ein kreativer Geist ist er gewiss, aber für Finanzen und Verträge hat er kein Händchen. Enttäuscht und finanziell am Ende entschließt er sich, Kansas City den Rücken zu kehren und sein Glück in Kalifornien zu suchen. Er weiß, dass er seine nächste Firmengründung professioneller angehen muss und überredet seinen Bruder Roy, in die neue Firma mit einzusteigen und den kaufmännischen Part zu übernehmen. Kreative Unterstützung sichert er sich zudem von seinem Freund Up Iwerks, der ihn fortan beim Zeichnen der Cartoons unterstützt. Die animierten Kurzfilme Alice in Cartoonland wecken tatsächlich das Interesse eines New Yorker Filmverleihs. Beschwingt von diesem ersten Erfolg verliebt sich Disney in Lillian Bounce, eine seiner Mitarbeiterinnen. Die hübsche, zurückhaltende junge Frau hatte erst vor kurzem als Koloristin in der Firma angefangen. Schon bald sind die beiden ein Paar und heiraten schließlich 1925. Lilly begreift schnell, dass sie Walt nie ganz für sich haben wird. Denn seine andere große Liebe bleibt das Filmemachen. Zwischenzeitlich haben Disney und Iwerks einen neuen Charakter erschaffen. Oswald, das glückliche Kaninchen. Zunächst scheint ihnen Oswald wirklich Glück zu bringen. $1,500 erhalten sie für jede Episode. Die Oswald-Filmchen laufen in Kinos im ganzen Land. Angesichts des enormen Publikumserfolgs glaubt sich Disney in einer guten Position, bei seinem Geschäftspartner, dem Filmverleiher Charlie Mintz, einen besseren Preis herauszuschlagen. Weit gefehlt. Mintz eröffnet ihm, dass er die Oswald-Trickfilme künftig selbst produzieren wolle und hierfür viele von Walts Mitarbeitern abgeworben habe. Und, ach ja, falls er den Vertrag nicht im Kopf habe, die Rechte an Oswald lägen ohnehin bei ihm. Disney ist wie vor den Kopf gestoßen. Natürlich ist er wütend auf Mintz, doch genauso wenig kann er es fassen, dass ihn seine Mitarbeiter einfach so im Stich lassen. Zurück in Los Angeles stecken Walt Disney, sein Bruder Roy und Ab Iwerks die Köpfe zusammen. Sie wissen, um die Firma zu retten, brauchen sie einen schnellen Erfolg. Es wird eine Maus sein, die ihnen diesen beschert. Disney und Iwerks haben bereits mit einem neuen Charakter herumexperimentiert, einer fröhlichen, frechen Maus namens Mortimer. Nein, der Name passt nicht, der klingt viel zu verweichlicht, wirft Lilly ein. Nennt die Maus doch Mickey. Und so kommt es. Disney produziert schnell zwei Trickfilme mit Mickey Mouse. Doch kein Verleih interessiert sich dafür. Auf den Leinwänden jener Tage tummeln sich so viele animierte Tiere. Wer braucht da noch eine Maus? Mickey fehlt etwas, das ihn von der Konkurrenz abhebt. Just in dem Moment kommt der erste Tonfilm in Amerikas Kinos und Disney hat den rettenden Einfall. Auch Mickey Mouse soll eine Stimme bekommen. Es wird im Übrigen seine eigene sein. In aller Eile produziert er einen dritten Mickey-Maus-Film, diesmal mit Ton. Als Mickey Mouse 1928 in Steamboat Willie singen und pfeifen zur Musik seinen Schabernack treibt, ist das eine Sensation. Die Maus mit den prägnanten Ohren wird zur beliebtesten Cartoon-Figur Amerikas und schon bald der ganzen Welt. Walt Disney ist mit einem Schlag der größte Impresario des Zeichentricks und wird es bis zu seinem Tode bleiben. Bald leisten Donald Duck und Goofy Mickey Gesellschaft, finden die drei Schweinchen ihren Weg auf die Leinwand. Endlich kann Disney die vielen Ideen umsetzen, die ihm den ganzen Tag durch den Kopf gehen. Das Studio eilt von Erfolg zu Erfolg. Das Land indes steckt mitten in der großen Depression. Die Wirtschaft liegt da nieder, Millionen Amerikaner sind in Armut versunken. Aber vielleicht ist gerade die Not der Zeit eines der Erfolgsgeheimnisse Disneys. Lassen doch seine unterhaltsamen Trickfilme die Menschen für eine kurze Zeit ihre Sorgen vergessen. Privat erleben Walt und Lilly in diesen Jahren ein Auf und Ab. Die ersten zwei Schwangerschaften enden mit einer Fehlgeburt. Erst 1933, 8 Jahre nach der Hochzeit, kommt die Tochter Diane zur Welt. Nach einer weiteren Fehlgeburt entschließen sich Walt und Lilly 1937 schließlich, ein Mädchen zu adoptieren, Sharon. Damit ist die Familie komplett. Trotz seines enormen Arbeitspensums nimmt sich Walt Disney stets genügend Zeit für seine kleinen Töchter. Es macht ihm großen Spaß, mit ihnen zu Hause herumzutollen oder auf den Rummelplatz zu gehen. Mitte der 30er Jahre macht sich Disney daran, eine verwegene Idee umzusetzen. Er entwirft einen abendfüllenden Zeichentrickfilm. Bislang waren Cartoons nur wenige Minuten lang und hatten überschaubare Handlungsstränge. Disney bildete da keine Ausnahme. Doch jetzt will er das Märchen von Schneewittchen und den 7 Zwergen in die Kinos bringen. 1,5 Stunden Zeichentrick. Das ist nicht nur eine künstlerische, sondern genauso eine organisatorische Herausforderung. Für Disney, der schon länger nicht mehr selbst am Zeichentisch sitzt, arbeiten inzwischen viele der talentiertesten Cartoon-Zeichner Amerikas. Er selbst versteht sich als Ideengeber, als Koordinator und auch als härtester Kritiker. Gefällt ihm eine Szene oder eine Figur nicht, schickt er seine Leute zurück an den Zeichentisch, so lange, bis das Ergebnis seinen Drang nach Perfektion befriedigt. Um Budgets kümmert er sich dabei nicht. Und so explodieren die Kosten, und Roy hat alle Mühe, die Firma auch finanziell auf der Erfolgsspur zu halten. An den Kinokassen sind Schneewittchen und die Sieben Zwerge einer der großen Filmhits des Jahres 1937. Doch schon bald, mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, bekommt auch die Erfolgsgeschichte Disneys kleine Dämpfer. Der Verlust wichtiger Auslandsmärkte, aber auch eine schwache Resonanz auf den aufwendig produzierten Zeichentrickfilm Fantasia bereiten finanzielle Sorgen. Die Produktion von Animationsfilmen für Regierung und Armee lastet zwar die Studios aus, ist aber wenig lukrativ. 1941 treten zudem die Zeichner in den Streik. Sie fordern geregelte Arbeitszeiten und eine bessere Bezahlung. Walt Disney, selbst von einem schier unermüdlichen Arbeitseifer beseelt und seinen Mitarbeitern stets viel abverlangend, nimmt dies als persönlichen Affront. Gewerkschaften sind ihm fortan ein Dorn im Auge. Nach dem Krieg erweitert Disney das Repertoire seiner Firma. Die Studios produzieren nun auch hochgelobte Naturfilme sowie eher seichte Spielfilme. Die Highlights bleiben aber Zeichentrickfilme wie Aschenputtel, Peter Pan oder Susi und Storch. Auch begeistern sich die Disney-Brüder früh für das neue Medium Fernsehen. Walt Disney selbst führt durch die Sendungen, die schnell über ein großes und treues Publikum verfügen. Längst war sein Name allen ein Begriff, nun aber kennt jedes Kind auch sein Gesicht. Selbst jenseits der 60 lässt Walt Disney nichts von seinem kreativen Esprit vermissen. 1964 schafft er mit Mary Poppins ein weiteres Meisterwerk. Die bezaubernde Julie Andrews singt und tanzt zusammen mit liebenswerten Zeichentrickfiguren durch die animierten Kulissen des Films. Ein begeistertes Publikum und 13 Oscar-Nominierungen sind der verdiente Lohn. Und noch eine Idee geht Walt Disney nicht aus dem Kopf. Das Florida-Projekt. Dahinter verbirgt sich zum einen ein Vergnügungspark wie Disneyland. Nur noch größer, noch spektakulärer. Zum anderen aber die Vision von der Stadt der Zukunft. Epcot. Futuristisch und modern soll Epcot sein, die Umsetzung der jüngsten Erkenntnisse der Stadtplanung, ein Experimentierfeld, das 20.000 Menschen ein Zuhause bietet. Kreisrund soll die Modellstadt sein, mit Geschäften in der Mitte. Autos sollen in Tunnels unter die Erde verbannt werden, damit die Straßen den Fußgängern gehören. Und natürlich sauber, sicher und adrett soll Epcot sein. Keine Arbeitslosen, keine heruntergekommenen Häuser dürfen die futuristische Idylle stören. Eine Vision der Zukunft, die auch ein wenig Angst machen kann. Walt Disney kommt nicht mehr dazu, seine Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Der jahrzehntelange Zigarettenkonsum hat seine Spuren hinterlassen. Anfang November 1966 diagnostizieren die Ärzte Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Auch eine Operation kann nicht mehr helfen. Bei seinen letzten Abstechern ins Studio zeigen sich die Mitarbeiter schockiert über seinen Zustand. Am 15. Dezember 1966, 10 Tage nach seinem 65. Geburtstag, stirbt Walt Disney im Kreise seiner Familie. Sein Bruder Roy beaufsichtigt die Fertigstellung des neuen Vergnügungsparks Disney World in Florida. Die Modellstadt Epcot schrumpft zu einem Erlebnispark für Technik. Walt Disneys Firma gerät nach seinem Tod in eine kreative Krise, aus der das Unternehmen erst 2 Jahrzehnte später wieder herausfinden wird. Seine Figuren aber sind heute so fidel wie eh und je. Erst vor kurzem feierte Mickey Maus ihren 75. Geburtstag. Und niemand zweifelt daran, dass sie ihren Schöpfer noch um viele Jahrzehnte überleben wird. Salvador Dalí, 1904 bis 1989. Wer das Dalí-Museum in der katalanischen Kleinstadt Figueres zum ersten Mal sieht, weiß sofort, dass der Künstler hier selbst Hand angelegt hat. Niemand sonst hätte ein Gebäude schaffen können, das sich so sehr im Einklang mit der darin ausgestellten Kunst befindet, wie es hier der Fall ist. Der Besucher spürt den Geist des großen Künstlers förmlich. Jedes Detail ist auf die optimale Präsentation seiner Werke ausgerichtet. Salvador Dalí, der exzentrische katalanische Künstler, hat sich hier ein Denkmal gesetzt, das nicht nur seine Werke, sondern auch seinen Lebensstil für immer für die Nachwelt erhält. Geboren wird Salvador Felipe Jacinto Dalí e Domènech am 11. Mai 1904 in der katalanischen Kleinstadt Figueres. Sein Vater, Salvador Dalí Cusí, ein strenggläubiger Notar, legt viel Wert auf eine traditionelle Erziehung. Obwohl die Mutter, Filipa Domènech Ferrés, versucht, der Strenge des Vaters entgegenzuwirken und ihrem Sohn viel Liebe und Geborgenheit schenkt, kommt sich der kleine Junge bisweilen vor wie in einem Gefängnis. Daran ändert auch die Geburt seiner Schwester Anna Maria nichts, die zur Welt kommt, als er 4 Jahre alt ist. Vielleicht ist es die Beharrlichkeit des Vaters auf alles Traditionelle und Konservative, die Salvadors Liebe für Unkonventionelles und Exzessives weckt. Schon als Kind schmiedet er jedenfalls große Pläne. Mit 3 Jahren wollte ich Koch werden, mit 5 Napoleon. Seitdem ist mein Ehrgeiz stetig gewachsen. Wenn gleichaltrige Jungen durch die karge Felsenküste der katalanischen Landschaft streifen oder zum Angeln gehen, zieht sich der kleine Dalí in das elterliche Haus zurück. Mit derartigen Jungenspielen hat er nichts am Hut. Seine große Leidenschaft ist das Verkleiden. Stundenlang kann er sich damit beschäftigen, seine Kleidung zu perfektionieren, um dann, hoch erhobenen Hauptes und gemäßigten Schrittes, als König durch das Haus zu stolzieren. Eine Leidenschaft, die ihm ein Leben lang erhalten bleibt. Auch als erwachsener Mann und weltweit bekannter Künstler liebt er nichts mehr, als sich selbst in Szene zu setzen. Aber auch eine andere Liebe entwickelt sich schon in seiner frühen Kindheit, die Liebe zur Malerei. Salvador schwärmt für die französischen Impressionisten Cézanne, Monet und Gauguin und studiert deren Malstil genauso intensiv wie die Kunstwerke von seinem spanischen Landsmann Pablo Picasso. Bereits mit 14 Jahren präsentiert Salvador Dalí seine ersten eigenen Werke im Rahmen einer Kunstausstellung im Stadttheater von Figueres. Die Kritiker sind begeistert und feiern den jungen Künstler als Ausnahmetalent. Doch der ehrgeizige Dalí ruht sich nicht auf diesen Lorbeeren aus. Er will seine Kunst perfektionieren. Es zieht ihn nach Madrid. Die dortige Kunstakademie genießt einen sehr guten Ruf und so schreibt sich der erst 16-jährige Dalí 1920 nach seinem Abschluss am spanisch-französischen Gymnasium dort ein. Aber das Studium bringt nicht die erhoffte Weiterentwicklung. Viele seiner Lehrer und Professoren sind weit weniger begabt als ihr Schüler. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen. Doch nicht nur sein aufmüpfiges Wesen, auch sein äußeres Erscheinungsbild sorgt an der Kunstakademie für Aufsehen. Salvador Dalí trägt langes Haar, überdimensionale Krawatten und lange Umhänge, die oft bis zum Boden reichen. An sich ist daran nichts Verwerfliches. Aber in der traditionsbewussten spanischen Hauptstadt stößt der junge Künstler damit auf Ablehnung. Als Anfang der 20er Jahre an der Kunstakademie Studentenproteste laut werden, die gegen den traditionellen Unterricht und für eine Modernisierung des Lehrstoffes eintreten, wird Dalí als Anführer der Gruppe für 1 Jahr von der Hochschule ausgeschlossen. Und das, obwohl bis heute ungeklärt ist, ob er die protestierenden Studenten überhaupt kannte. Wütend und enttäuscht kehrt Salvador Dalí in sein Heimatdorf Figueres zurück. Aber auch dort hat er kurze Zeit später ein äußerst unerfreuliches Erlebnis. Als in Nordspanien Aufstände losbrechen, wird Dalí festgenommen. Er wird beschuldigt, zu den Aufrührern zu gehören. Rund einen Monat verbringt der extravagante Künstler in Haft, ehe er glaubhaft machen kann, dass er nichts mit den Aufständischen zu tun hat. Nach seiner Haftentlassung zieht sich Salvador Dalí in das kleine katalanische Fischerdörfchen Cadaqués zurück. Auch seine Künstlerkollegen Pablo Picasso und Juan Miró liebten dieses beschauliche Örtchen als Platz der Inspiration. Aber Dalí bleibt nicht lange alleine. Freunde aus der Madrider Zeit, der berühmte spanische Dichter Federico García Lorca und der spätere Filmemacher Luis Buñuel besuchen ihn. Alle drei arbeiten an ihrer Kunst. Dalí malt, Lorca schreibt und Buñuel konzipiert Drehbücher. Neben zahlreichen Bildern von Dalí entstehen Lorcas berühmte Ode an Salvador Dalí und die Grundlage für Buñuels surrealistischen Film Ein andalusischer Hund. 1925 geht Dalís großer Wunsch in Erfüllung. Er hat seine erste eigene Ausstellung in Barcelona. Jetzt sind die Blicke der Besucher einzig und allein auf seine Werke gerichtet und werden nicht, wie bisher, von Bildern anderer Künstler abgelenkt. Die Gemälde, die Dalí in jenen Tagen präsentiert, sind eine Mischung aus der kubistischen Kunst Picassos und der metaphysischen Strömung, die in Italien vorherrscht. Seinen eigenen Stil hat der junge Künstler zu dieser Zeit noch nicht gefunden. Trotzdem ist der Erfolg groß. Im kommenden Jahr werden seine Bilder in verschiedenen Ausstellungen in ganz Spanien gezeigt. 1926 reist Dalí zum ersten Mal in seinem Leben nach Paris. Er ist begeistert von der pulsierenden Künstlerszene und hat dort die Gelegenheit, sein Idol Pablo Picasso persönlich kennenzulernen. Außerdem besucht er den Louvre, um alte Meister zu studieren und sich mit verschiedenen Kunstrichtungen auseinanderzusetzen. Nach seiner Rückkehr verändert sich sein Malstil deutlich. Zum ersten Mal sind surrealistische Einflüsse zu erkennen, die sich in den folgenden Jahren immer stärker ausprägen werden. Reale Gegenstände, Menschen und Tiere werden verzerrt, absonderlich und in den absurdesten Zusammenhängen dargestellt. Die Künstler lassen sich von ihrem Unterbewusstsein leiten. Traum und Realität sollen auf diese Weise verschmelzen. In dieser Zeit schreibt Dalí auch immer wieder Gedichte, die in spanischen Zeitschriften veröffentlicht werden. Auf diese Weise verleiht er der neuen Kunstrichtung in jeder Form Ausdruck. Nach mehreren erfolgreichen Ausstellungen reist Dalí 1929 erneut in die französische Hauptstadt, um sich der dortigen Kunstszene anzuschließen. Eine Gruppe von Surrealisten um den Dichter André Breton hat es ihm besonders angetan. Da Dalís Kunst längst über die spanischen Grenzen hinaus bekannt ist, nehmen ihn die Surrealisten gerne in ihren Kreis auf. In hitzigen Debatten über die neue Kunstrichtung befruchten sich die jungen Künstler gegenseitig. Nach anstrengenden Monaten in der französischen Hauptstadt beschließt Dalí, die Sommermonate wieder einmal im ruhigen katalanischen Dörfchen Cadaqués zu verbringen. Doch er ist längst viel zu bekannt, um dort in Ruhe ausspannen zu können. Der Maler René Magritte und der Dichter Paul Éluard sowie dessen Ehefrau Gala stören Dalís Einsamkeit. Doch dieses Mal steht für Dalí nicht der Austausch mit den Künstlerkollegen im Vordergrund. Es ist die 10 Jahre ältere Gala, die seine ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ihre Ausstrahlung wirkt stark erotisierend auf den jungen Künstler. Er kann sich kaum bremsen. Dass Gala verheiratet ist, stört ihn dabei überhaupt nicht. Paul Éluard billigt die Affäre seiner Frau. In der Hoffnung, sie möge ihm nachfolgen, reist er nach Paris zurück. 1930 kommt Gala tatsächlich wieder nach Paris, allerdings nicht alleine. Sie bringt Dalí mit. Die beiden sind unzertrennlich. Éluard sieht nach unzähligen vergeblichen Bittbriefen an seine Gattin ein, dass er keine Chance mehr hat, sie zurückzugewinnen, und gibt sie frei. Für Dalí ist Gala die Muse, die ihm gefehlt hat, um seine Kunst zu vollenden. In der ersten Zeit ihrer Beziehung entstehen Werke wie »Erleuchtete Lüste« und »Der große Masturbator«. Ohne Gala kann der junge Künstler nicht mehr atmen, nicht mehr schlafen und nicht mehr sein. Er ist ihr vollständig verfallen. Ich liebe Gala mehr als meine Mutter, mehr als meinen Vater, mehr als Picasso, ja sogar mehr als das Geld, sagt er über seine Gefährtin. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich die beiden, als Dalís neueste Werke in einer Pariser Galerie gezeigt werden, in ein Hotel an der Côte d'Azur zurückziehen. Dort verbringt das Liebespaar mehrere Tage und Nächte in einem kleinen Zimmer, ohne auch nur ein einziges Mal die Fensterläden zu öffnen. Dieses provokante Verhalten bleibt natürlich nicht lange geheim. Die Zeitschrift La Gazzetta Letteraria berichtet ausführlich über diesen Skandal. Als Dalís inzwischen verwitweter Vater davon erfährt, ist er so empört und enttäuscht, dass er für immer mit seinem Sohn bricht. 1931 entsteht eines der bekanntesten Gemälde Dalís, das unter den Namen Beständigkeit der Erinnerung, die zerrinnende Zeit bzw. die weichen Uhren in die Kunstgeschichte eingeht. Zu sehen sind vier zerfließende Taschenuhren an einem Strand. Im Hintergrund sieht der Betrachter einen für die katalanische Küste typischen Felsen und das blaue Meer. Eine Uhr wird von unzähligen Ameisen zerfressen. Sie ist das Sinnbild für Vergänglichkeit und Verfall. Auf einer anderen Uhr sitzt eine Fliege. Sie steht für die Zeit, die unaufhaltsam verfliegt. Die dritte Uhr hängt lasch über dem Zweig eines vertrockneten Baumes und die vierte bedeckt ein abstrahiertes Porträt des Künstlers. Die Rivalität zwischen den zerfließenden Uhren und den scharfen, harten Kanten des Felsens und des Baumes steht als Sinnbild für Dalís Beziehung zu seiner Umwelt. Er bringt damit die Widersprüchlichkeiten in seinem Leben zum Ausdruck. Nicht zuletzt auch die konservative Erziehung und seinen selbstgewählten, provokanten Lebensstil. 1934 ist der Name Dalí längst auch in den USA ein Begriff. Amerikanische Galeristen wollen seine Werke ausstellen. Der Künstler und seine Muse sind begeistert. Selbstverständlich wollen sie die Ausstellungen selbst eröffnen. Doch trotz des Erfolges fehlt es am nötigen Geld für die Schiffsfahrt nach Amerika. Einem Darlehen von Picasso ist es zu verdanken, dass die beiden schließlich doch noch dorthin reisen können. Und die Fahrt lohnt sich. Der Amerika-Aufenthalt ist ein voller Erfolg. Als sie nach Europa zurückkehren, geht für Dalí ein großer Traum in Erfüllung. Über den Wiener Schriftsteller Stefan Zweig lernt der katalanische Maler den großen Psychotherapeuten Sigmund Freud kennen. Dessen Werk, Die Traumdeutung, hat einen wichtigen Einfluss auf die Surrealisten. Freud gilt als Schutzpatron dieser Kunstströmung, da sein psychoanalytisches Werk das Vordringen in das Unterbewusstsein erläutert und damit der surrealistischen Arbeit eine Grundlage gibt. Aber nicht nur Dalí ist nach der Begegnung tief beeindruckt, auch Freud ist begeistert. In sein Tagebuch notiert er: Bis dahin war ich geneigt, die Surrealisten, die mich scheinbar zu ihrem Schutzpatron gewählt haben, für absolute Narren zu halten. Der junge Spanier mit seinen treuherzig-fanatischen Augen und seiner unleugbar technischen Meisterschaft hat mir eine andere Schätzung nahegelegt. 1939, ein Jahr nach der Begegnung mit Freud, reisen Dalí und Gala erneut nach Amerika. Dieses Mal liegen konkrete Aufträge vor, die Dalí in New York umsetzen soll. Zum einen wird er beauftragt, zwei Schaufenster eines großen Kaufhauses zu dekorieren. Zum anderen soll er Bühnenbild und Kostüme für eine Ballettaufführung im Metropolitan Theater entwerfen. Während seine Theaterarbeit durchaus als Erfolg gewertet werden kann, kommt es mit dem Besitzer des Kaufhauses zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie immer hatte Dalí auch hier surrealistisch gearbeitet und die Schaufenster mit provokantem Inhalt gefüllt. Als der Kaufhausbesitzer ohne Wissen und ohne Zustimmung des Künstlers Veränderungen an dieser Dekoration vornehmen lässt, rastet Dalí aus. In seiner Wut zertrümmert er sogar eine der Schaufensterscheiben. Ein Verhalten, das ihn teuer zu stehen kommt. Dalí wird dazu verurteilt, für den Schaden aufzukommen. Während des Zweiten Weltkrieges halten sich Salvador Dalí und Gala fast die ganze Zeit in Amerika auf. Hier entstehen zahlreiche Gemälde, Essays, Bücher und zum ersten Mal auch Schmuck. Zu seiner großen Freude hat Dalí in diesen Tagen auch die Möglichkeit, seine Kunst im berühmten New Yorker MoMA, dem Museum of Modern Art, auszustellen, was für einen Künstler einem Ritterschlag gleichkommt. Erst 1948 kehrt das Paar zurück nach Europa. Sie lassen sich in dem kleinen nordspanischen Hafenstädtchen Port Lligat nieder, wo sie schon vor dem Krieg ein Haus gekauft hatten. In Spanien herrscht zu dieser Zeit der Diktator Franco, der dem exzentrischen Dalí ermöglicht, sich vollkommen frei zu entfalten. Denn die überkommenen spanischen Traditionen gelten unter Francos Herrschaft als passé. Franco, der die Kunst Dalís liebt, ernennt Port Lligat sogar zum malerischen Ort nationalen Interesses. Obwohl Kritiker sagen, dass Dalí zu dieser Zeit den Zenit seines Schaffens bereits überschritten hat, entstehen nach wie vor unzählige Gemälde und schriftstellerische Arbeiten. 1958 tut Dalí dann etwas, was seinem unkonventionellen Lebensstil so gar nicht entspricht. Er heiratet seine langjährige und einzige Geliebte, Gala. Dalí ist inzwischen weltweit bekannt. Galeristen reißen sich um seine Arbeiten und der Kunstmarkt hat den extravaganten Künstler, der sich in jener Zeit auch immer häufiger selbst zum Mittelpunkt seiner Arbeit macht, längst als herausragendes Ausnahmetalent akzeptiert. Was er als Kind so liebte, betreibt er, je älter er wird, mit immer größerer Leidenschaft, seine Selbstdarstellung. Es sind zahlreiche Bilder erhalten, die den Maler mit weit aufgerissenen Augen, einem schmalen, nach oben gezwirbeltem Schnurrbart, schwarz gefärbten Haaren und stets ungewöhnlichen Kleidern zeigen. Auch bei seinen öffentlichen Auftritten nutzt er jede Gelegenheit, um sich selbst in Szene zu setzen. Als er einen Vortrag in Paris halten soll, fährt er in einem Rolls-Royce vor, der bis unters Dach mit Blumenkohl vollgestopft ist. Und bei einem Opernbesuch in Barcelona trägt er zwar ganz korrekt einen Frack, hat aber statt eines Einstecktuches ein Omelett in der Brusttasche stecken. Solche Bilder gehen um die Welt und Dalí bleibt im Gespräch. Anfang der 70er Jahre kann sich der Katalane dann endlich sein eigenes Denkmal setzen. In Figueres wird das nach seinen Vorstellungen und Anweisungen gestaltete Museum eröffnet. Der Besucher spürt sofort die Einheit zwischen dem Gebäude und der darin ausgestellten Kunst. Der surrealistische Geist des Künstlers schwebt durch die Anlage und spiegelt sich in jedem Raum wider. Gala ist stolz auf ihren Mann. Sie weiß, dass er sich damit für immer verewigt hat. Als sie 1982 stirbt, bricht für Dalí eine Welt zusammen. Er ist todunglücklich. Ohne seine Muse will und kann er nicht mehr arbeiten. Auch der Ritterschlag durch den spanischen König, den er im selben Jahr erhält, kann ihn nicht aufheitern. Er zieht sich geknickt auf sein Schloss Púbol zurück und will von seiner liebsten Bühne der Öffentlichkeit nichts mehr wissen. Die große Ausstellung 400 Werke von Salvador Dalí zwischen 1914 und 1983, die in Madrid, Barcelona und Figueres gezeigt wird, nimmt er nur noch am Rande wahr. Kurz nachdem er bei einem Großbrand in seinem Schloss schwer verletzt wurde, kehrt er in seine Geburtsstadt Figueres zurück. Dort verbringt er die letzten Jahre seines Lebens. 1989 stirbt der große Ausnahmekünstler an Herzversagen. Sein gesamtes Vermögen hinterlässt er dem spanischen Staat. Seine Kunstwerke gehören zu den bekanntesten der Welt und die Museen, die seinen Namen tragen und seine Kunst ausstellen, gehören in Europa und in Amerika zu den meistbesuchten. Kaum ein Künstler ist schon zu Lebzeiten so berühmt wie Salvador Dalí, dessen Werke auch heute, rund 20 Jahre nach seinem Tod, täglich neue Anhänger finden. Teil 24 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von Jean-Paul Sartre, Mutter Teresa,